Gebe ich die Rostlauben zu preiswert ab? Soll ich für jeden Wagen ein Tausender mehr verlangen? Wir haben einen guten Namen, Chef. Man weiß, hier ist alles Qualität. Meine Landsleute wissen, Jure kaufen und verkaufen nur gute Ware. 1000 Mark? Die sollten Sie besser mir geben. Ich werde drüber nachdenken, Jurek. Schließlich ist es egal, ob mich das Finanzamt ruiniert oder mein Angestellter. Willst du einen Kaffee? Danke, nein, Chef. Wir müssen öffnen. Ich trat mit Jurek hinaus, blieb aber auf der kleinen Holztreppe, die zum Wohnwagen hochführte, stehen und betrachtete schweigend die Gruppe Polen und den geräumigen, mit Autos zugestellten Platz. Ein Pulk jüngerer Männer in dunklen, billigen Anzügen und mit offenen Hemden, die unentwegt mit den Augen den Hof absuchten, um die aufgereihten Fahrzeuge abzuschätzen. Jurek sprach mit den Männern und ging dann mit ihnen über den Platz zu einem der abgestellten Autos. Sind Sie hier der Chef? Ja. Haben Sie mich erschreckt. Hab Sie gar nicht kommen hören. Willenburg ist mein Name. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mein Auto da vorne in der Einfahrt abgestellt. Vielleicht sind Sie interessiert, es mir abzukaufen. Wie alt ist der Wagen? 8 Jahre. Hier sind die Fahrzeugpapiere. Tja, dann schauen wir uns das gute Stück doch mal an. Ich lief einmal um das Fahrzeug herum. Ich wischte mit der Hand über den Lack, öffnete die Fahrertür und setzte mich für einen Moment in den Wagen. Als ich ausstieg, lief ich nochmals um das Fahrzeug herum und stieß mehrmals mit dem Fuß gegen einen der Reifen. Wie viel wollen Sie dafür haben? Ich weiß nicht. Sie sind der Fachmann. Was würden Sie mir für den Wagen geben? Wollen Sie tatsächlich, dass ich den Preis festlege? Ja, sage ich 100 Mark. Ich hatte an 5.000 gedacht. Das hat mir jedenfalls meine Werkstatt geraten. Dann verkaufen Sie dann die Werkstatt. Die kaufen keine gebrauchten Autos. Ja, dann sollen Sie auch nicht solche Zahlen in die Welt setzen. Ich biete Ihnen 2.000 Mark. Ich hatte mit mehr gerechnet. Das verstehe ich. Das würde ich an Ihrer Stelle auch sagen. Aber mehr kann ich Ihnen nicht zahlen. Ich will den Wagen schließlich wiederverkaufen. Ich bin einverstanden. Sie machen ein sehr gutes Geschäft. Aber ich habe keine Zeit. Ja, sicher mache ich ein gutes Geschäft. Nur deswegen betreibe ich meine Firma. Was dachten Sie denn? Na, kommen Sie. Ich ging in den Wohnwagen. Der Mann folgte mir. Nehmen Sie auch so lange auf der Couch Platz. Aus dem Schreibtisch holte ich Formulare hervor und begann sie auszufüllen, wobei ich immer wieder in die Fahrzeugdokumente sah, die der Mann mir übergeben hatte. An wen verkaufen Sie die vielen Autos? Die gehen nach Osteuropa, fast alle. Polen, Russland, Rumänien, das sind fast ohne Boden. Brauchen Sie eine Quittung, eine Rechnung? Andernfalls kann ich noch 300 Mark drauflegen. Ich brauche keinen Beleg, wozu denn? 1000, 2000, 100, 200. 300. Hier. Danke. Sehen Sie es doch so. Ich nehme Ihnen nicht nur ein altes Auto, sondern auch ein Problem ab. Sehen Sie den Verkauf von der Seite. Was war das hier früher? Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich weiß, dass hier irgendetwas anderes war. Das war die Gärtnerei. Der Gärtner konnte die Pacht nicht mehr bezahlen und ist an den Stadtrand gezogen. Das ist irgendwie vernünftiger. Was sollen Blumen und Kohlköpfe inmitten einer Großstadt? Es ist jedenfalls gesünder für das Grünzeug. Offenbar macht man mit alten Autos bessere Geschäfte als mit Blumen. Sicher. Das war der beste Einfall, den ich in den letzten 10 Jahren hatte. Nur meine Frau ist darüber nicht glücklich. Für sie sind alle Autohändler Ganoven und Verbrecher. Sie weigert sich, mein Geschäft nur zu betreten. Darf ich fragen, was haben Sie früher gemacht, bevor Sie mit diesem Handel begonnen haben? Ich habe 20 Jahre als Ingenieur in einer Rechenmaschinenfabrik gearbeitet. Nach der Wende war dann Ende. Ein Dreivierteljahr war ich arbeitslos. Irgendwann habe ich aber was begriffen. Und sprang los. Mein Schwager brachte mich auf den Trichter. Er war es, der mir vorschlug, mit gebrauchten Autos zu handeln. Aber genug von mir. Was machen Sie? Darf man das fragen? Ich bin Maler. Anstreicher oder Ölbilder? Nach Ihrem Begriff gehöre ich zu den Ölbildern. Oh, ein Künstler. Welch Glanz in meiner trüben Hütte. Sind Sie berühmt? Nein. Und Sie können davon leben? Es geht. Schwierige Zeiten, was? Wer kauft heute noch Ölbilder? Ich warf einen kurzen Blick auf den Kaufvertrag. Berger. Ihr Name kommt mir bekannt vor. Hatten Sie schon Ausstellungen? Mehrere. Hier und da. Auch in Berlin? Ja. Ich wusste es doch. Ihr Name kam mir irgendwie bekannt vor. Ich persönlich mache mir nicht so viel aus Kunst, aber meine Frau ist reinweg verrückt danach. Die rennt in jede Ausstellung, die geht ins Theater und all das. Naja, Sie wissen schon. Ich wette mit Ihnen, dass meine Frau Sie kennt. Dafür lege ich die Hand ins Feuer. Das müssen Sie mir glauben. Ich glaube Sie, Herr Willenbrock. Sie haben mein Auto, ich habe das Geld. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. Grüßen Sie Ihre Frau von mir. Ich begleitete den Maler zur Tür und sah ihm einen Moment hinterher. Dann beobachtete ich Jurek, der einem kleinen älteren Mann mit großen abstehenden Ohren eines der Autos zeigte, während die anderen Männer sie in einem achtungsvollen Abstand schweigend umstanden, bemüht, sich nichts von Jureks Erklärungen entgehen zu lassen. Jurek, ich bin für ein paar Stunden unterwegs. Gut, Chef. Ich fuhr zu einer Praxis für Fußpflege in der Nähe des Lehrter Güterbahnhofs. Ich ging hinein. Der Raum war mit weißen Tüchern, die von Deckenstangen herabhingen, mehrfach unterteilt, sodass ein kleiner Empfang und drei winzige Kabinen entstanden waren. Wer ist da? Ein Vorhang wurde beiseite geschoben und heraus trat ein junges Mädchen in einem weißen Kittel. Ach, Sie sind es. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Sie rufen mich einfach an und kommen hierher. Ich verstehe wirklich nicht, was das soll. Ich habe Ihnen ein Auto verkauft und will mich davon überzeugen, dass Sie mit ihm zufrieden sind. Es gehört zu meinem Service. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Sie schob das Tuch einer Kabine zurück und ging hinein. Sie knöpfte ihren Kittel auf und griff nach einem Kleid, das über einem Bügel hing. Aber bevor sie sich umzog, wissen Sie, zog sie das weiße Tuch zu. Gehen Sie schon voraus. Warten Sie vor dem Uhrengeschäft auf mich. Wir fuhren dann zu einem Hotel am Gendarmenmarkt. Ich hielt vor der Eingangstür, gab dem dort stehenden Portier die Autoschlüssel und einen Geldschein. Packen Sie bitte den Wagen für mich. Ich führte das Mädchen in die Lounge und bestellte Kaffee und zwei Gläser Sekt. Ich habe gewusst, dass Sie mich anrufen werden. Und ich habe gewusst, dass Sie das wissen. Nachdem ich bezahlt hatte, ging ich mit ihr zur Rezeption und ließ mir die Schlüssel für ein Zimmer geben. Wir fuhren mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Aber ich muss um 7 zu Hause sein, wenn ich keinen Ärger bekommen will. Ich hatte nicht vor, dir Ärger zu machen. Gegenteil. Sie schaute sich mit offenem Mund das Zimmer an. Boah, das ist ja ein Tanzpalast. Ich öffnete eine Weinflasche aus der Minibar und goss zwei Gläser ein. Das junge Mädchen setzte sich auf den Sessel mir gegenüber und sah mich schnippisch an. Und nun? Wie geht es jetzt weiter? Trinken ein Glas, Rita. Auf deine Gesundheit und darauf, dass wir uns getroffen haben. Ich trinke nichts mehr. Ich kann nicht mit der Fahne nach Hause kommen. Ich trank einen Schluck, stand auf, stellte mich hinter sie und fasste nach ihrer Schulter. Langsam schob ich meine Hände zu ihren Brüsten. Lass das. Auf diesem Kleid sieht man den kleinsten Fleck. Sie stand auf. Mit einer raschen Bewegung hatte sie das Kleid abgestreift und stand im Slip vor mir. Was ist mit dir? Brauchst du eine Extra-Einladung? Ich wollte sie an mich ziehen und küssen, aber sie wehrte ab. Zieh dich erst aus. Sie streifte ihren Slip ab und stieg ins Bett. Die Bettdecke bis zum Hals hochgezogen, sah sie mir beim Ausziehen zu. Ich wusste es, als ich dich gesehen habe. Da wusste ich, dass du scharf auf mich bist. Und du? Das sage ich dir nachher. Ich weiß das immer erst hinterher. 2 Stunden später fuhr ich sie zum Friseurgeschäft zurück. Und? Sehen wir uns wieder? Gern. Jederzeit. Ruf mich an. Du hast meine Telefonnummer. Ich denke, es ist besser, wenn du mich anrufst. Warum? Es würde mir einfach besser gefallen. Kurz vor Feierabend war ich in meinem Büro zurück. Den Wagen da, den habe ich angenommen. Besitzer will morgen wiederkommen und den Verkauf abschließen. Und eine schöne Frau war hier auf dem Hof und hat sich nach Ihnen erkundigt, Chef. Mhm. Will wiederkommen. Ah, und dann hat ein Mann angerufen und um Rückruf gebeten. Hier, Chef, hat Name und Nummer aufgeschrieben. Zeig mal. Berner. Was ist, Chef? Nö, nichts Schlimmes, nur ein Kollege. Kollege von früher. Wissen Sie, ich wohne in einem Einfamilienhaus im Norden von Berlin. in einem der Häuser, die in den letzten beiden Jahren direkt hinter der Stadtgrenze errichtet worden sind. 12 sich völlig gleichende, zweistöckige Häuser mit einem Garten und Hecken umgeben, die jetzt kaum einen Meter hoch sind, aber später einmal als dichter, immer grüner Sichtschutz die Häuser deutlicher voneinander abgrenzen sollen. Wo war ich? Ach ja, auf dem Weg nach Hause. Ich fuhr also mein Auto in die Garage und ging durch den Keller ins Haus. Der Fernsehapparat lief und der Tisch war gedeckt. Susanne! Hallo, mein Schatz. Abendbrot ist gleich fertig. Ich folgte der Stimme meiner Frau in die Küche und blieb in der Türe stehen. Sie unterbrach ihre Arbeit nicht, also betrachtete ich sie. Ihren Rücken, ihren Hintern, ihre Beine. Mein Gott, dachte ich, warum mache ich das nur? Ich habe das schärfste Mädchen zu Hause und laufe unentwegt jeder anderen Tussi hinterher. Was kann man schon dagegen tun? Jeder ist so oder so veranlagt, eine Frage der Gene, damit muss man leben. Verstehen Sie, was ich meine? Schatz, hattest du einen anstrengenden Tag? Ich stellte mich hinter meine Frau und griff ihr vorsichtig unter das Kleid. Während ich zärtlich ihren Nacken und ihr Haar anhauchte, streichelte ich ihren Hintern und tastete behutsam nach ihrer Schar. Du wirst wohl nie lernen, wie man eine Frau verführt. Geh dir die Hände waschen und komm essen. Beim Essen sprachen wir über ihre Arbeit. Ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, meine Boutique zu schließen. Der Umsatz ist einfach zu gering. Nun mach dir doch darüber keine Gedanken. Eine vorübergehende Durststrecke gehört nun mal zu einem normalen Geschäftsleben. Aber mir ist es unangenehm, mich permanent von dir aushalten zu lassen. Ich will auf eigenen Füßen stehen. Ich hasse es, abhängig zu sein. Es ist demütigend, wenn man in meinem Alter nicht für sich selbst zu sorgen imstande ist. Das ist nur eine neue Erfahrung, Susanne. Und eben das macht das Leben so reizvoll. Ach. Was hast du? Du genießt es, nicht wahr? Du genießt es, dass ich von dir abhängig bin. Es gefällt dir, dass ich dich immer wieder um Geld bitten muss. Red keinen Unsinn. Halt. Vielleicht hast du doch recht. Es ist mir tatsächlich nicht unangenehm. Ich dachte, es liegt nur daran, weil mir Geld nichts bedeutet, mir nie viel bedeutet hat. Aber vielleicht gibt es noch was anderes, was ich mir noch nicht klar gemacht habe. Ich weiß es nicht. Es gefällt mir einfach, dir helfen zu können. Was ist daran so schlimm? Früher kämpften die Männer für ihre Frauen, sind für sie gestorben, haben sich für sie umgebracht. Ich gebe dir nur Geld, was ist das schon dagegen? Ich bin es müde und ich hasse es. Ich musste in solchen Momenten immer an meinen Großvater denken, der, wann immer seine Frau mit ihm zürnte, halblaut vor sich hin meditierte: Ein Mann braucht nicht viel, aber Frauen sind nie zufrieden. Du kannst ihnen schenken, was du willst. Du kannst sie mit Gold und Pelzen überhäufen. Einen Tag später knurren sie wieder. Worüber denkst du gerade nach? Ich denke schon den ganzen Abend daran, mit dir ins Bett zu gehen. Du hast immer noch nicht gelernt, wie man das anstellt. Dir wäre es doch am liebsten, wenn an den Frauen ein kleiner Schalter angebracht wäre, mit dem man sie bei Bedarf für das Bett anschalten könnte. Ja, so ungefähr. Das würde vieles erleichtern. Es ist ja eigentlich schon verrückt, wieso ich wenige Stunden, nachdem ich mit Rita geschlafen hatte, so erregt war, oder? Wann immer ich mit einer anderen Frau ins Bett gegangen bin, überkam mich unmittelbar danach, und sobald ich wieder bei meiner Frau war, der heftige Wunsch, mit ihr zu schlafen. Mir scheint, dass mich das Fremdgehen sexuell stimuliert. Wahrscheinlich bin ich monogam veranlagt und daher nach jedem Beischlaf mit einer anderen Frau auf einen körperlichen Kontakt mit meiner eigenen Frau versessen, oder nicht? Oder? Schön. Im Grunde bin ich also treu. Die kleinen Affären bedeuten nichts. Sie sind vielmehr ein wiederholter Beleg meiner absoluten und unaufhörlichen Fixierung auf Susanne, da ich, sobald ich das Bett einer anderen Frau verlassen habe, von einem ebenso zärtlichen wie gleichzeitig heftigen Verlangen nach ihr erfüllt bin. Ich will sie streicheln, mit ihr schlafen. Ich sehne mich danach, bei ihr zu liegen. Oh, mir ist kalt. Du musst mich erst aufwärmen. Ja. Okay. So. Eine Stunde später standen wir auf. Susanne ging in die Küche und wusch das Geschirr ab. Plötzlich erinnerte ich mich an den Notizzettel, den Jurek mir gegeben hatte. Ich kramte den Zettel aus meinem Jackett heraus und wählte die Nummer, die Jurek für mich notiert hatte. Ja? Bin ich dabei, Berna? Ja. Ja, Willenbrook, entschuldigen Sie die späte Störung. Ihr Mann hatte mich gebeten, ihn anzurufen. Wie war nochmal Ihr Name? Willenbrook. Wir kennen uns von früher. Warten Sie bitte einen Moment. Ja. Was für eine Freude, Willenbrook, dich nach so vielen Jahren wieder einmal zu sprechen. Ja, Sie kennen das ja. Wir erzählten uns dann, was man sich halt erzählt nach so langer Zeit. Was wir seit dem Konkurs unserer Firma erlebt haben. Wir waren zusammen in der Forschungsabteilung tätig, wissen Sie. Wie es der Familie ergangen ist und wie wir derzeit unsere Brötchen verdienen. Man sollte sich gelegentlich mal sehen. Ja, also dann... Dana? Gab es sonst noch einen besonderen Anlass dafür, dass ich dich zurückrufen sollte? Ja, klar. Was treibt er denn, unser ehemaliger Kollege? Hat er auch eine neue Arbeit gefunden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Dann verstummte er und wartete auf eine Reaktion. Aber ich bedauerte bereits, dass ich dieses Gespräch angefangen, dass ich den früheren Kollegen überhaupt angerufen hatte. Es war ein sentimentales Gefühl, dem ich nachgegeben hatte. Der Name hatte Erinnerungen in mir geweckt, die es mir für einen Moment geradezu dringlich erscheinen ließen, mit diesem früheren Kollegen zu sprechen. Ich will ihn nie wiedersehen. Ich massierte mir gelangweilt den Bauch und dachte, irgendwie ist es sehr angenehm, mit all diesen Kollegen nichts mehr zu tun zu haben. Man sollte sich dieses Vergnügen regelmäßig gönnen. Man sollte alle paar Jahre die Zelte abbrechen, alles hinter sich lassen, um neu anzufangen. Verstehen Sie? Es ist schön, Menschen kennenzulernen, sich mit ihnen zu unterhalten, von ihrer Welt zu hören und ihren Ansichten, mit diesem ganzen Universum in Beziehung zu treten, das andere Menschen für uns sind. Und es ist fast ebenso schön und noch vergnüglicher, diese Verbindungen abzubrechen, wenn es in diesem Universum nichts mehr zu entdecken gibt. Irgendwann ist dieser Punkt bei jedem erreicht, bei den Freunden wie bei den Frauen. Natürlich. Feuerbach war das Schwein. Er hat alles über uns weitergegeben. Er hat aufgeschrieben, was wir uns in der Kantine erzählten. Unsere Witzeleien, all die kleinen Sticheleien und Dummheiten, mit denen wir uns die Zeit vertrieben. Er hat von deiner Reise nach Prag berichtet, wo du dich heimlich mit deiner Schwester und ihrem Mann getroffen hast. Darum wurde deine Reise gestoppt. Und bei mir war es eine kleine Affäre, von der ich ihm wohl erzählt hatte. Wir galten plötzlich als unzuverlässig, als Sicherheitsrisiko. Ich habe alles in dem Ordner gefunden. Ich habe ihn zu mir genommen. Wenn es dich interessiert, kannst du dir das widerliche Zeug gern einmal ansehen. Was gibt es da zu lachen? Ach, weißt du, ich hatte mir sowas Ähnliches gedacht. Das ist alles. Nein, das war nicht alles. Das war eine Lüge. Aber warum sollte ich ihm das erzählen? Warum sollte ich ihm erzählen, dass ich mir zwar so etwas gedacht hatte, dass ich durchaus ahnte, dass mich einer denunziert haben muss. Allerdings hatte ich nicht an diesen Feuerbach gedacht. Das ist eine Überraschung. In Wahrheit hatte ich an ihn gedacht, Berner. Ich hatte ihn im Verdacht. fragen Sie mich nicht, warum. Er war mir unangenehm. Wahrscheinlich war das der ganze Grund. Er war mir unerträglich. Er war für mich ein Schleimer, wissen Sie? Und das war er noch immer. Und darum hatte ich ihn im Verdacht. Darum bin ich ihm aus dem Weg gegangen. Offenbar habe ich mich geirrt. Das ist alles. Hast du dazu nichts weiter zu sagen? Ich weiß nicht. Woran hast du denn gedacht? Sollten wir ihn gemeinsam auflauern und ihn verprügeln? Würde dir das helfen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich dich verstehe. Für mich ist das eine sehr eigenartige Reaktion, Bernd. Berner, was hattest du dir denn vorgestellt, wie ich reagiere? Ich bin dir ja dankbar, dass du mich über Feuerbach informiert hast. Aber was soll ich nun deiner Ansicht nach machen? Na schön, er hat über uns beide Berichte angefertigt und vielleicht noch über ein paar andere Kollegen, aber das wussten wir doch. Wir wussten doch, dass er Berichte über uns schreibt. Auch wenn wir sie damals nicht zu sehen bekamen. Was willst du ihn anzeigen? Nein, das will ich nicht. Gut, dann sag mir, was du willst. Was meinst du, soll ich tun? Das weiß ich nicht. Darum geht es mir nicht. Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Ich wollte, dass du über Feuerbach unterrichtet bist. Und ich nahm an, es würde dich interessieren. Es tut mir leid, wenn ich dich gestört habe, wenn ich dir deine Zeit gestohlen habe. Warum bist du verärgert? Wo liegt das Problem? Ich habe überhaupt kein Problem. Ich dachte, ich würde dir einen Gefallen erweisen. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Beenden wir einfach das Gespräch. Einverstanden? Einverstanden. Mein Gott, hast du lange telefoniert. Das ist man von dir gar nicht gewöhnt. Was gab es denn? Nichts. Eigentlich nichts. Ein Kollege von damals, er hat mir erzählt, was er heute so treibt, und ich habe ihm erzählt, was ich mache, und das war's schon. Ich hatte befürchtet, er ruft nur an, weil er gehört hat, dass ich eine eigene Firma aufgemacht habe und weil er einen Job sucht, aber das war's zum Glück nicht. Nur so ein sentimentales Gestammel von zwei ehemaligen alten Kollegen. Nichts von Bedeutung. Und da habt ihr euch an alte Zeiten erinnert? Naja, an die gute alte Zeit. In der folgenden Woche wurden in einer Nacht 7 Autos von meinem Autohof gestohlen und die Kriminalpolizei konnte keine verwertbaren Spuren entdecken. Es schien mir fast, als wären die beiden Beamten, die nach meinem Anruf gekommen waren und routiniert den Hof abschritten und mich befragten, an einer ernsthaften Aufklärung der Straftaten nicht interessiert. So, dann hätten wir hier alles. Was ist das für eine nachlässige Untersuchung? Da kein Personenschaden zu beklagen ist, wird der Einbruchdiebstahl mit einem der Sachlage angemessenen Aufwand bis zur Aufklärung verfolgt oder, falls dieses nicht zu erreichen ist, bis zur Einstellung unserer Ermittlungen. Doch man darf bei aller verständlichen Empörung keinesfalls die Verhältnismäßigkeit aus den Augen verlieren. Delikte dieser Art sind leider häufig zu registrieren und dürfen die kriminalpolizeilichen Kräfte nicht vollständig binden und von gewichtigeren Pflichten abhalten. Und noch schlimmer. Bei der Aufnahme des Protokolls stellten sie Jurek und mir einige Fragen, die ich als diskriminierend empfand. Es war fast, als ob man mich verdächtigte, die eigenen Autos gestohlen zu haben. Ich fühlte mich auf eine mir unerklärliche Weise schuldig. Selbstverständlich ersetzt unsere Gesellschaft den entstandenen Schaden. Aber wir müssen uns über die Modalitäten Ihrer künftigen Versicherung unterhalten. In den Tagen danach hatte ich mehrmals Gespräche mit dem Agenten der Versicherung. Einem noch sehr jungen Inspektor mit halblangen Haaren und einem sorgfältig geschnittenen Kinnbart. Herr Willenbrock, Sie müssen die abgestellten Autos besser sichern. Unsere Versicherung muss andernfalls einen sehr viel höheren Betrag fordern. Ich habe mich bereits erkundigt. Ein Wachschutz für meinen kleinen Betrieb ist zu teuer. Und einen älteren Mann als Nachtwächter will ich nicht einstellen, weil ein einzelner Mann kaum etwas gegen eine Bande von 7 Leuten unternehmen kann. Und ich nicht den Tod eines Rentners zu verantworten haben möchte. 7? Woher wissen Sie, dass es 7 Leute waren? Ja, vielleicht war es auch mehr. Aber um 7 Autos vom Hof zu fahren, braucht man 7 Ganoven. Ach, richtig. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich weiß, was Sie gedacht haben. Mitte November wurde es plötzlich kalt. Von einem Tag auf den anderen verschwanden die kurzen Röcke und Leinenjackets. Nun bestimmten dicke Wintermäntel und aufgeplusterte Anoraks das Straßenbild. Ich schüttete alle 2 Stunden einen Eimer Kohlen und ein paar Holzstücke in den kleinen Ofen des Wohnwagens, den ich seit 5 Jahren als Büro benutzte. Es war wie verwünscht. Ich war noch immer nicht der Besitzer des Grundstücks, das einmal zu einer Gärtnerei gehörte und auf dem nun meine Autos standen. Ich besaß lediglich einen eingeschränkten Pachtvertrag und eine fragwürdige Zusage, bei einem Verkauf bevorzugt behandelt zu werden. Und solange die Rechtslage noch ungeklärt war, blieb mir der Bau einer Verkaufshalle mit Büro und einer ordentlichen Werkstatt verwehrt. So musste ich seit Jahren in einem Provisorium meine Geschäfte betreiben, was mich, je erfolgreicher mein Handel sich entwickelte, zunehmend verbitterte. Willenbrook, mein deutscher Freund, so lange haben wir uns nicht gesehen. In der letzten Novemberwoche erschien Krylov wieder. Ein kleiner, rothaariger Russe, der stets seinen Anzug mit einer auffälligen, grellfarbenen Krawatte trug. Begleitet wurde er wie immer von jungen Leuten, in diesem Fall von dreien, die äußerst zuvorkommend auf jedes seiner Worte, auf jede Geste von ihm eingingen und geradezu unterwürfig wirkten. Wie viele Wagen brauchen Sie heute, Doktor? Drei. Diesmal nur drei. Welche Marken? Welches Baujahr? Welcher Preis? Wir werden sehen. Nach einer halben Stunde hatte er sich entschieden und wir gingen in den Wohnwagen, damit ich die Papiere fertig machen konnte. Alle Autos sind okay? Ja, natürlich, wie immer. Sie haben mein Wort. Und Sie bekommen eine Garantie. Wollen Sie eine Probefahrt machen? Mir genügt Ihr Wort, mein Freund. Vielleicht sollten wir auf unser Geschäft einen Schluck nehmen? Einverstanden. Er ließ mich nicht aus den Augen, während ich die Flasche und 6 Gläser hervorholte und wartete, bis ich 2 Gläser gefüllt hatte. Dann nahm er mir die Flasche aus der Hand, goss seinen Begleitern ein paar Tropfen ein und reichte ihnen die Gläser. Na zdorovje. Na zdorovje. Und, wie geht's in der Heimat? In der Zeitung stehen nur schlimme Nachrichten über Mütterchen Russland. Wenn man denen glauben will, ist ganz Moskau eine Räuberhöhle. Rauschgift, Mafia, Prostitution, Mord und Totschlag. Man bekommt richtig Angst, in das schöne Moskau zu reisen. Das ist nicht gut fürs Geschäft, nicht gut für Touristen. Glauben Sie nicht an die Zeitung, mein Freund. Das sind Journalisten, die brauchen Sensationen, davon leben sie. Notfalls erfinden die Burschen, was ihre Zeitung gern druckt. Das war beim Zaren nicht anders als bei Stalin und ist heute noch so. Moskau hat sich eigentlich nicht verändert. Die armen Leute wurden noch ärmer und die Reichen haben etwas zugelegt, wie überall auf der Welt. Und die Prostitution, mein Gott, das ist auch nicht schlimmer als früher. Nur die Mädchen in Moskau sind hässlicher geworden. Das ist leider die Wahrheit. Die Blüte der russischen Huren schafft in Westeuropa an, in Berlin, in Paris. Und mit dem Ballett ist es das Gleiche. Großer Gott. Mir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich an das Bolschoi denke. Heute können Sie dort zu jeder Zeit Karten bekommen. Man muss sogar Werbung machen. Werbung für das Bolschoi. Das hat es früher nicht gegeben. Das Bolschoi und Werbung, das ist die eigentliche russische Tragödie. Krylov war früher Mitarbeiter der sowjetischen Regierung. Er hatte in der Westeuropa-Abteilung gearbeitet und mehrmals die Bundesrepublik besucht. Nach Auflösung der Sowjetunion wurde er aus dem Staatsdienst entlassen und verdiente sich 2 Jahre sein Geld, indem er deutschen Firmen behilflich war, in Russland Geschäftskontakte zu knüpfen und Niederlassungen zu gründen. Dann machte er sich selbstständig mit einer Firma, die in Petersburg, München und Mailand angemeldet war und sich nach seinen Angaben mit dem Import und Export von Innovationen befasste. Ich war vom Auftreten Krylovs vom ersten Moment an beeindruckt. Mir gefiel der entschlossene, selbstbewusste Mann. Und da ich verstanden zu haben glaubte, der Russe wäre weiterhin am Ankauf von Fahrzeugen interessiert, bot ich ihm sofort einen vorteilhaften Mengenrabatt an. Krylov akzeptierte und seit der Zeit erschien er alle 2-3 Monate bei mir und kaufte jedes Mal mehrere Autos, die er sofort und bar bezahlte. Russland ist groß nur im Krieg und unter einem harten Zaren. Der Russe verträgt die Freiheit nicht. Uns hat Asien geprägt, nicht Europa. Wir haben Europa vor den Asiaten bewahrt und sind dabei selbst Asiaten geworden. Wir haben uns für Europa geopfert, haben mit unseren Leibern Wien und Paris vor den Mongolen bewahrt. Und wir haben dafür einen hohen Preis entrichtet, den uns Europa nicht erstatten will. Jetzt musst du den Russen prügeln, wenn er gut arbeiten soll. Wir sind keine Deutschen, die gern arbeiten und alles fein sauber haben wollen. Seine 4 Begleiter saßen stumm hinter ihm und schienen aufmerksam dem Gespräch zuzuhören. Sie wirkten wie Rekruten, bemüht, jeden Befehl schon zu erraten, bevor er erteilt wird, und in keiner Weise aufzufallen. Sie haben ein romantisches Bild von den Deutschen, Dr. Kühlaff. Und eine harte Knute hatte hier Russland lange genug. Ich weiß nicht, ob das Land damals glücklicher war. Ach, was heißt glücklicher? Damals gab es Ordnung und es gab Brot und Arbeit für alle. Das bedeutete viel in meinem Land. Und das weiß man spätestens heute zu schätzen. Wenn man Sie hört, Doktor, möchte man meinen, Sie sehnen sich nach der vergangenen Zeit zurück. Sicher geht es mir heute besser. Mir geht es fabelhaft. Ich darf nur nicht daran denken, was diese Schurken aus Russland gemacht haben. Ein stolzes Land und nun eine politische Ruine. Wissen Sie, ich bin Russe. Ich bin kein Europäer. Ich bin nur ein Russe. Mit all den lächerlichen Vorzügen und den barbarischen Rührseligkeiten, die schon Puschkin beklagt hat. Der gedemütigte Stolz meiner Heimat kränkt mich persönlich. Das ist für uns Russen so etwas wie der Versailler Vertrag für euch Deutsche. Und nun warten wir auf unseren Hitler, der unser Versailles auslöscht. Ach, trinken wir noch ein, mein Freund. Ja, gern. Und Ihre Begleiter? Nein, nein, nein. Sie müssen heute noch fahren. Sie müssen heute noch 800 Kilometer und 2 Grenzen überstehen. Sie werden heute Nacht einen Wodka bekommen. Jeder eine ganze Flasche. Er sah sich nach ihnen um. Nastarowje. Sie setzten sich aufrecht dahin, als sie ohnehin schon auf dem Sofa gesessen hatten. Ihre Blicke wurden noch ergebener und demütig erwarteten sie Krylovs Anweisungen. Der Russe aber nickte ihnen nur zu und wandte sich wieder um. Und Sie, mein Freund, sind Sie zufrieden? Ich kann nicht klagen. Das ist das Bewundernswerte an euch Deutschen. Ihr kommt immer zurecht. Es gibt Nationen, die für die Zukunft leben, wie die Amerikaner und Engländer. Oder in der Vergangenheit, wie die Franzosen und wie wir Russen. Ihr Deutschen aber erfasst stets die Gegenwart. In beiden Kriegen wart ihr allen überlegen. Eure Gegner konnten nur gewinnen, weil sie mehr Menschenmaterial einzusetzen hatten. Und nach den Kriegen habt ihr die Chancen der Zerstörung genutzt und alles erneuert. Ihr wart die Musterschüler der beiden siegreichen Systeme und habt den Wiederaufbau besser bewältigt als jede andere Nation. Euren Ruin habt ihr zu eurem Glückslos gemacht. Wir dagegen haben immer nur in der Vergangenheit gelebt. Die einzigen Russen, die wirklich in der Gegenwart zu leben verstehen, sind unsere prächtigen Ganoven. Jene, die ihr als Russenmafia bezeichnet. Das sind gläubige, orthodoxe Russen. Sie werden nie ein Wort gegen die allgegenwärtige Kirche sagen, nie die Hand heben gegen unsere Tradition, aber sie werden sich von den 1000 Jahren russischer Kultur nicht daran hindern lassen, ihren so wenig ehrenwerten Geschäften nachzugehen. Vielleicht sind diese Leute unsere Chance. Westeuropa wurde von der Aufklärung und dem Kapitalismus sanft und unnachgiebig erzogen. Nordamerika von seinen Siedlern, in der einen Hand den Pflug, in der anderen das Gewehr. Vielleicht lernt Russland von seinen Ganoven, wie man ohne auf die Tradition zu spucken, die Gegenwart bewältigt. Bisher haben wir das immer nur im Krieg erreicht. Im Krieg und in der Kunst. Gepriesen seien Puschkin, Tschaikowski und die russischen Generäle. Na zdorovje. Na zdorovje. Ja. Vielleicht lehrt uns unsere Mafia auch das alltägliche Leben zu meistern. Das Leben in Friedenszeiten. Solange Ihre Mafia in Ihrem schönen Land bleibt. Was meinen Sie, mein Freund? Was drückt Sie? Man hat mich bestohlen. Man hat mir vor einem Monat 7 Fahrzeuge vom Hof geklaut. Oh, das ist ärgerlich. Wer war es? Waren es Landsleute von mir? Ich weiß es nicht. Die Polizei hat nichts aufklären können. Das interessiert sie nicht. 7 Autos. Ist das schlimm für Sie, mein Freund? Ja. Sie sind doch versichert. Ja. Und außerdem, was sind für Sie 7 Autos? Eine Katastrophe? Oh. Wem wollen Sie das erzählen? Es kränkt mich. Das ist es. Das verstehe ich. Die Kränkung schmerzt. Lassen Sie sich etwas einfallen. Sie müssen es unterbinden, sonst haben Sie hier bald regelmäßig unerwünschte Besucher. Das ist schon geschehen. Dann ist alles in Ordnung, mein deutscher Freund. Ich überlegte einen Moment, ob ich Krylow etwas von dem Telefonanruf erzählen sollte, der mich überraschenderweise noch immer beschäftigte. Ich überlegte so lange, dass Krylow aufmerksam wurde und mir in die Augen sah. Eine dumme Geschichte, Dr. Krylow. Ein früherer Kollege hat mir das Leben schwer gemacht, hat mich denunziert. Ich habe es erst jetzt erfahren, dass er es war. Es ist alles etwas ekelhaft, aber Gott sei Dank ist es vorbei. Und was wollen Sie tun? Was machen Sie mit diesem Kollegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Was würden Sie denn tun? Ach, ihr Deutschen. Ihr macht alles immer offiziell. Ihr braucht für alles einen Beamten. Ich habe mir sagen lassen, in Deutschland ist selbst die Bestechung amtlich geregelt. Es gibt bei euch Gesetze, die festlegen, wie man Schmiergelder zahlt. Ist das nicht wunderbar? Bei euch müssen sogar die Kriminellen bei ihren Verbrechen Zucht und Ordnung halten. Darum liebe ich euch Deutsche. Wäre Gott ein Deutscher, was hätten wir für eine fabelhafte Ordnung auf der Welt? Für jedes Problem, für jede Frage gäbe es ein Gesetz. Und wir müssten nur noch nachschlagen, nicht wahr? Adam und Eva und ein deutscher Gott. Es wäre nie zum Sündenfall gekommen. Auch das wäre streng nach Paragraphen gegangen. Allerdings, was wäre das für ein Paradies geworden? Ich glaube, nur ihr Deutschen hättet euch dort wohlgefühlt. Was würden Sie tun an meiner Stelle, Doktor? Ich würde nicht sehr lange nachdenken, mein Freund. Ich würde rasch handeln und danach alles vergessen. Wenn Sie wollen, mein Freund, kann ich mich darum kümmern. Wissen Sie, ich grübelte lange über die Bemerkungen des Russen und sein Angebot nach. Es war lachhaft. Es war völlig unmöglich und barbarisch und von allem anderen einmal abgesehen, war es wirklich kriminell. Ein Rückfall in ein vorzivilisiertes Stadium, in waldursprüngliche Zeiten. Und eigentlich war mir Dr. Feuerbach auch völlig gleichgültig. Die ganze Angelegenheit war widerlich, aber auch banal. Das alles war längst vergangen und soll darum vergessen sein. Ich musste dieser erbärmlichen Ratte auch keinen Schläger auf den Hals schicken. Ich muss mich doch nicht rächen. Es interessierte mich viel zu wenig. Das alles passierte in einem Leben, das ich hinter mir gelassen habe. Schließlich bin ich nicht mehr der Ingenieur einer bankrottgegangenen Fabrik für Rechenmaschinen, sondern der erfolgreiche Besitzer eines unaufhörlich prosperierenden Gebrauchtwagenhandels. Ich rufe auf Ihre Anzeige hin an. Ich bin 52 Jahre alt, aber körperlich noch äußerst fit. Nachdem ich mich entschlossen hatte, mich nicht wieder versichern zu lassen, annoncierte ich stattdessen in einem Regionalblatt, dass ich einen Nachtwächter suchte. Ich habe einen Hund, den könnte ich mitbringen. An dem Tag, an dem diese Annonce erschien, meldeten sich 25 zumeist ältere Männer. In den darauffolgenden Tagen riefen weitere 8 Männer an. Ich will mich auf Ihre Annonce bewerben. Ich bin Bodybuilder und ich kann ziemlich was wegpacken. Also, ich habe da eine Schreckschusspistole. Die sieht fast echt aus. Ich heiße Pasewald, bin eigentlich Schlosser. Aber in meinem Beruf finde ich keine Anstellung mehr, in meinem Alter. Ich habe da auch noch so eine russische Armeepistole. Würde ich bei meinen Rundgängen. Mein Hund, der ist abgerichtet, nicht? Der ist scharf. Der kann einen Mann totbeißen. Guten Tag. Uns ist Ihre Annonce aufgefallen. Wir sind als führendes Objektschutzunternehmen im Ostteil der Stadt auf die Bewachung von Gebäuden und Industriehöfen spezialisiert. Ich entschied mich schließlich für Fritz Pasewald. Einen älteren Schlosser, der bereits ein halbes Jahr arbeitslos war und der mir gefallen hatte, weil er mich als einziger nicht demütig angesehen hatte, als wir uns gegenüber saßen, sondern gelassen und mit wenigen Worten sagte, was er während der Nachtwache tun könnte und was er von mir erwarten würde. Ruhig, Ketscher. Herr Willenbrock, gehen Sie bitte vor in den Wohnwagen. Er kennt Sie noch nicht, deswegen schlägt er an. Er wird sich aber bald an Sie gewöhnt haben. Pasewald erschien bereits am gleichen Abend, um seinen Dienst anzutreten. Er kam eine halbe Stunde, bevor Jurek das Tor schloss und wartete mit seinem Schäferhund vor dem Wagen. Ich blieb auf der Treppe stehen, bis Pasewald seinen Hund beruhigt und festgebunden hatte. Dann bat ich ihn, ins Büro zu kommen. Hier steht die Kaffeemaschine. Das ist das Schrankfach, in dem wir das Geschirr aufbewahren. Ja. Im Falle eines Falles verständigen Sie zuerst die Polizei und dann mich. Gut. Meine Nummer klebt auf dem Zettel im Telefon. Mhm. Und ich könnte Ihnen einen Fernsehapparat besorgen, damit Sie sich nachts nicht langweilen. Ich habe genug zu lesen mit Ich werde mich nicht langweilen. Was lesen Sie? Meine Tochter versorgt mich mit Büchern. Sie studiert und will unbedingt ihren alten Vater noch bilden. Sie sucht für mich die Bücher aus und wenn ich eins ausgelesen habe, dann muss ich ihre Fragen beantworten. Ja, wie in einer Prüfung. Und was müssen Sie lesen? Alles. Über die Entstehung der Erde und über Geschichte. Und wenn ich fleißig war und alle Fragen beantwortet habe, darf ich zur Belohnung einen Roman lesen. Aber selbst nach den Romanen werde ich abgefragt. Ihre Tochter will einen Professor aus Ihnen machen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, dann sind Sie bei mir richtig. Hier können Sie lesen, was Ihre Tochter verlangt und von mir bekommen Sie außerdem bezahlt. Willkommen an Bord. Ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Und passen Sie auf sich auf. Nicht nur auf meine Autos. Catcher wird auf mich aufpassen. Bitte? Catcher. Mein Hund. Zu Hause konnte ich meine glückliche Stimmung kaum unterdrücken. Wir haben jetzt einen Nachtwächter. Ich kann nun ruhiger schlafen. Ruhiger schlafen? War doch noch nie dein Problem. Du schläfst doch wie ein Toter. Na schön. Aber nun kann ich wie ein sorgloser Toter schlafen. Ich habe einen Arbeitslosen von der Straße geholt, der nun nächtelang auf meine Kosten Bücher lesen kann. Das beschert mir zusätzlich ein gutes Gewissen. Und dem Finanzamt gegenüber kann ich ihn als steuerminderte Kosten absetzen. Ist das nicht rundum erfreulich, Susanne? Ich hätte ihn mir auch vom Arbeitsamt bezahlen lassen können, aber da hätte ich nicht diese Auswahl. Und außerdem, es gäbe wieder Papierkram. Jedenfalls verstehst du es dir, die Welt zu Füßen zu legen. Du hast immer Glück. Ja, weil ich es will. Ich komme aus einer Kleinstadt, in der alle Einwohner gekränkt waren. Meine Eltern waren gekränkt, weil Vater ein einfacher Entwicklungsingenieur blieb und nicht an eine Universität berufen wurde. Nicht einmal zum Abteilungsleiter hat das gebracht. Die Verwandtschaft war gekränkt, weil es immer irgendwo irgendwelche Leute gab, die viel erfolgreicher waren als sie. Die Lehrer waren gekränkt, weil sie ihr Leben mit gehassten Schülern verbringen mussten. Die ganze schöne kleine Stadt, sie war immer zu gekränkt. Und ich habe gelacht. Ich habe immer gelacht. Wenn mir einer ein Bein stellte, habe ich gelacht. Wenn ich eine Prüfung verhauen hatte, ich habe nur gelacht. Ich war immer zufrieden. Mit mir, mit der Welt. Und dann bemerkte ich, dass es die anderen noch mehr kränkte, wenn ich lachte. Und da war es für mich entschieden. Ich nahm mir vor, mit meinem Leben zufrieden zu sein. Immer. Dadurch bist du zu einem glücklichen Mann gekommen. Ist das nicht schön für dich? Hm? Ja, meistens jedenfalls. Ich bin ganz zufrieden mit dir. Aber gelegentlich finde ich deine Selbstzufriedenheit weniger amüsant. Besonders, wenn es dir immer wieder so fabelhaft gelingt, andere für dich einzuspannen und sie auszunutzen. Alles zum gegenseitigen Vorteil, Liebste. Ich zwinge keinen, für mich zu arbeiten. Wer mit mir nicht glücklich wird, der kann gehen. Mit gekränkten Leberwürsten möchte ich nie wieder etwas zu tun haben. Das würde mich zu sehr an meine Schulzeit erinnern. Ach, übrigens, das Reisebüro hat angerufen. Frau Tuchter fragte, ob wir nicht Weihnachten in Venedig verbringen wollen. 5 Tage wenig. Wir könnten der deutschen Rührseligkeit entfliehen. Einverstanden? Susanne! Weihnachten sind wir bei Mutter. Wir haben fest zugesagt und ich will auch zu ihr. Ich will sie sehen. Ja. Und deinen reizenden Bruder. Das wird wieder ein wunderbares Familientreffen. Und wie steht es mit Silvester? Wollen wir über Silvester fahren? Höchstens für 3 Tage. Ich kann das Geschäft nicht so lange schließen. Nimm dir eine Aushilfskraft, leiste dir eine Angestellte. Ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt. Du musst dich nicht zum Sklaven deiner Boutique machen. Fang bitte nicht wieder damit an, dass du mir eine Angestellte bezahlst. Das ist mein Geschäft. Ich will es allein schaffen. Natürlich, du willst dich selbst verwirklichen. Ich weiß. Und außerdem müssen wir in diesem Jahr noch einmal aufs Grundstück fahren. Ich habe noch ein paar Blumentöpfe draußen stehen lassen, die ich vor dem Frost im Haus haben will. Bevor der Schnee kommt, will ich noch einmal durch den Garten gehen. Dafür müssen wir kein Wochenende opfern. Und schon gar nicht Silvester. Ich fahre zwischendurch mal zum Landhaus hoch und sehe nach dem Rechten. Da es in diesen Tagen für mich wenig in der Firma zu tun gab, fuhr ich an einem Dienstag zu unserem Landhaus am Stettiner Haff gegenüber der Insel Usedom. Unser Grundstück liegt am Waldrand. Und da es sich in einem Naturschutzgebiet befindet, in dem nicht gebaut werden darf, können wir hoffen, dass die Ruhe und der weite, nur durch Baumreihen und Wälder verstellte Blick uns erhalten bleibt. Unser Landhaus ist ein altes Bauerngehöft, erbaut aus Klinkern und mit einem Natursteinsockel. Das Dach und die Fenster sind erneuert worden. Das Stallgebäude und die riesige Scheune, die mit dem Haupthaus ein quadratisches Gehöft bilden, befanden sich damals noch im Umbau. 130 Jahre, um ganz genau zu sein, 134 Jahre ist das Haus alt. Das ist solide Arbeit. Daran haben Generationen gebaut. Dankeschön. Also dann, frohe Weihnachten. 2 Tage vor Weihnachten drückte ich Jurek sein Weihnachtsgeld in die Hand. Wir sehen uns am 9. Januar wieder. Erhol dich gut und grüß deine Frau von mir. Was macht eigentlich ein Junge? Kommt sie mit ihm zurecht oder spielt er noch immer verrückt? Er lässt sich von der Frau nichts sagen und er hat schlechte Freunde. Alles Banditen. Ach, was redest du? Wie alt ist dein Junge? 18, 14. Das sind keine Banditen, sondern Jungs. Lausbuben, das waren wir doch auch. Er ist 17. Das sind keine Kinder, sondern junge Banditen. Der Vater fehlt. Aber was soll ich machen? In Posen verdiene ich schlechtes Geld. Davon kann man nicht leben. Rede mit ihm. Er hat doch Vernunft. Er muss einsehen, dass du hier arbeitest. Sag ihm, dass er der Mann in der Familie zu sein hat, dass er dich vertreten, dass er seine Mama beschützen muss. Jetzt hast du ein paar Tage Zeit, es ihm klarzumachen. Und bring ihm was Schönes mit. Kauf ihm einen Computer, das wird ihn beschäftigen. Das bringt ihn auf andere Gedanken. Hat er schon. Er hat alles. Ich habe ihm alles gekauft, was sich ein junger Mann wünscht. Aber das hat nichts geholfen. Tja, das ist ein schwieriges Alter. Ich wünsche dir jedenfalls ein schönes Weihnachten. Und schlag den Jungen nicht, das hilft auch nichts. Das hilft nichts, das schadet nichts. Ein gesegnetes Weihnachten, Chef. Nachdem Jurek sich verabschiedet hatte, ging ich in mein Büro und räumte auf. Kurz vor 5, als sich bereits die Hofscheinwerfer eingeschaltet hatten, erschien Pasewald, um mit seiner Nachtwache zu beginnen. Ich gab auch ihm einen Umschlag mit Geld. Aber, ich weiß, steht Ihnen noch nicht zu, aber Sie wollen ja auch Weihnachten feiern. Selbst wenn es das Finanzamt nicht akzeptieren darf. Ja, dann. An den Feiertagen müssen Sie hier nicht die ganze Nacht zubringen. Es reicht, wenn Sie 2-3 Mal nach dem Rechten sehen. Auch die Banditen werden Christi Geburt feiern. Ich will nicht, dass Ihre Familie Sie zu Weihnachten vermissen lässt. Noch keine Sorge. Die Enkel sind noch klein, die sehe ich am Nachmittag. Und am Abend schlafen sie. Und meine Frau geht gern früh ins Bett. Da stört es sie nicht, wenn ich nicht daheim bin. Ein gesegnetes Fest. Danke. Wir sehen uns am 3. Januar wieder. Vielleicht schaue ich vorher mal vorbei. Und wenn was sein sollte, Sie haben ja meine Telefonnummer. Ja. Bei einem Goldschmied holte ich eine bestellte Kette für meine Frau ab. Darüber hinaus ließ ich mir einen Ring und eine Brosche aufwendig einpacken als Geschenke für die Schwiegermutter und die Schwägerin. Sie verstehen. Anschließend fuhr ich zum Alex, um dort weitere Geschenke zu kaufen und ein paar Kleinigkeiten für mich selbst. Eine halbe Stunde später saß ich in der Lobby des Hotels am Gendarmenmarkt. Bestellte einen Espresso, blätterte in einer Tageszeitung und betrachtete aufmerksam die Gäste und die Kellnerinnen. Bald erschien eine rothaarige Frau in einem langen schwarzen Mantel und mit einem Pelzhut. Bernd! Du ahnst gar nicht, was ich auf mich genommen habe. Ich freue mich, dich zu sehen, Frau Doktor. Na, du bist völlig verrückt geworden. Was ist denn das für eine so dringliche Geschichte, dass du mich aus unserer Fakultätssitzung herausholen lässt? Das ist unsere Jahresabschlusssitzung. Und gut siehst du aus, Charlotte. Elegant. Und deswegen holst du mich aus der Sitzung heraus? Du, die ist wirklich wichtig. Da geht es um die Verteilung der Mittel für das ganze nächste Jahr. Schön, dass du kommen konntest, Charlotte. Ich musste dich einfach sehen, das ist alles. Du bist verrückt. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich muss Hals über Kopf losstürzen, nur um mit dir einen Kaffee zu trinken? Na, sag mir, dass das nicht wahr ist. Es geht um ein Menschenleben, hast du gesagt. Ja, um meins. Ich hatte das Gefühl zu sterben, wenn ich dich nicht sehe. Schön. Ich trinke einen Kaffee mit dir und dann verschwinde ich wieder. Mehr habe ich gar nicht erhofft. Ich musste dich noch einmal sehen, bevor das Jahr zu Ende geht. Angst vor den Feiertagen? Vor dem großen Familientreffen? Natürlich. Wir bestellten Kaffee und eine Flasche Champagner. Eine halbe Stunde später ließ ich mir meinen Hotelschlüssel geben. Bevor wir mit dem Fahrstuhl hinauffuhren, bat ich die Kellnerin, uns die angebrochene Flasche im Zimmer zu servieren. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten. Man sieht euch auch nur noch zu den Feiertagen. Ach, Susanne, du weißt, wie alt ich bin. Und wer weiß, wie lange noch. Die Feiertage verbrachte ich mit meiner Frau bei ihrer Mutter, die in einem Dorf an der Weser lebte, südlich von Bremen. Es war wie immer. Und ich war froh, als wir endlich wieder nach Hause aufbrachen. Was hat dir mein Bruder getan? Warum kommt ihr zwei nicht miteinander aus? Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen ihn. Er langweilt mich, das ist alles. Dein Bruder gehört zu den Menschen, die ein Steak essen wollen, aber gekränkt sind, weil sie das verfressene Geld nicht scheißen können. Wir waren arm und er hat sich alles selbst erarbeitet. Das zählt nicht. Man kann sein Leben nicht damit verbringen, sich am Leben zu rächen. 3 Tage nach Weihnachten flogen Susanne und ich von Hamburg aus nach Venedig. Wir hatten ein Apartment in einer kleinen zweistöckigen Pension in Cannaregio gemietet. Meine Frau zieht es vor, sich in kleinen Pensionen einzumieten, die mit ihrem spärlichen Angebot und ihrer Enge ihr eher etwas von der Stadt vermittelten. Sie verstehen schon, Pensionen und öffentliche Verkehrsmittel, die preiswerten Gaststätten, in denen die Einheimischen verkehren und die geschwätzigen oder stummen Taxifahrer, das sind für sie die unverwechselbaren Merkmale einer Stadt. Vor Jahren hat sie diese Ansicht in dem Roman eines von ihr geschätzten Autoren gelesen und sie umgehend zu ihrer eigenen gemacht. Seitdem bemüht sie sich, nach diesen Grundsätzen ihre Reisen und den Urlaub zu gestalten. Wenn wir ausgepackt haben, gehe ich noch mal eben in die Boutique, um das Ferienschild aus dem Fenster zu nehmen, die Geschäftspost durchzusehen und den nächsten Tag vorzubereiten, ja? Zurück in Berlin fuhren wir sofort jeder mit seinem eigenen Auto in die Stadt. Auf dem Autohof gab es nichts für mich zu tun, also fuhr ich zur Sporthalle in der Hansastraße. An diesem Tag spielten die Handball-Senioren, bei denen ich seit einiger Zeit mittrainierte. Bernd! Du hast dich ja lange nicht blicken lassen. Meine Mannschaftskameraden waren bereits in der Halle zugange. Du spielst gleich auf halb links. Zieh dir eins von den roten Leibchen über. Ich ließ mich von Wilhelm, unserem Mannschaftskapitän, für das Spiel einteilen und lief dann eine Stunde lang schwitzend und schwer atmend über das Parkett, um den Ball zu erjagen und Tore zu machen. Oh, meine Salve ist runtergefallen. Wer sich jetzt bückt, muss dran glauben. Meine Else hat mich die ganzen Feiertage nicht rangelassen. Und der Puff macht gemeinsam Weihnachtsferien. Nachdem wir geduscht hatten, gingen wir alle gemeinsam zu einem benachbarten Italiener, um ein Bier zu trinken. Genser, ein Computerhändler, der sich auf russischsprachige Software spezialisiert hatte, riss immer wieder das Wort an sich, um von einem Überfall zu berichten. Da er häufig nach Osteuropa reiste, erzählte er viel von seinen Erlebnissen in Moskau, Petersburg und Kiew. Er berichtete von abenteuerlichen Autofahrten durch nächtliche Straßen, von Vertragsgesprächen, bei denen plötzlich bewaffnete Männer auftauchten, die sich schweigend hinter ihren russischen Chef stellten, der mit keiner Silbe auf diesen Auftritt einging, sondern unverändert lächelnd und ebenso störrisch wie zuvor das Verhandlungsgespräch fortsetzte. Eines Nachts bin ich also in meinem Hotelzimmer wach geworden, weil ein Einbrecher meine Sachen durchwühlte. Der Mann hat mir gedeutet, ruhig liegen zu bleiben und hat dann in aller Seelenruhe die Schubfächer und meinen Koffer durchsucht. Dann ist er aus dem Zimmer gegangen. Ich habe Licht gemacht und sofort die Rezeption alarmiert. 2 Herren der Hotelleitung sind bei mir erschienen, haben mich zu beruhigen versucht und nach dem Verlust befragt. Die haben mir heftige Vorwürfe gemacht, weil ich angeblich mein Zimmer nicht abgeschlossen hätte. Ich habe ihnen immer wieder versichert, dass die Zimmertür im Gegenteil sehr sorgfältig verschlossen war. Aber die beiden Männer haben mir gezeigt, dass an der Tür keinerlei Einbruchsspuren zu sehen waren. Ja. Und mein Schlüssel noch immer im Schloss steckte. Ja, im Himmel. Hast du nicht manchmal überlegt, deine Computerprogramme anderswo loszuwerden? Vor einem Überfall bist du nirgends sicher. Dir kann auch heute auf dem Heimweg solch eine dumme Geschichte zustoßen. Und wenn ich wirklich einmal Angst bekommen sollte, dann tröstet mich ein Blick in die Auftragsbücher. Goldgräber leben nun einmal gefährlich. Und dort findet man noch Gold. Das kannst du mir glauben. Ein Land im Aufbruch. Da sprudelt das Geld. Da hast du vielleicht recht. Da ist man schon sicher. Zu Hause in der Post fand ich die Einladung einer Partei zu einem Diskussionsabend über die Entwicklung und Gestaltung des Stadtbezirks, in dem sich mein Autohof befand. Ich las aufmerksam den Text durch. Der Name des Referenten Frieda Geißler kam mir bekannt vor und ich überlegte, woher er mir vertraut war. Dann fiel mir ein, dass mein ehemaliger Forschungsgruppenleiter ebenso hieß und ich überlegte, ob der es sein könnte. Ich fuhr also zum angegebenen Datum zu diesem Diskussionsabend. Wir sollten jetzt über Als ich das Versammlungszimmer hinter dem Gastraum betrat, hatte die Veranstaltung bereits begonnen. Vier Männer und eine Frau, offenbar die Vertreter der Partei, saßen hinter zwei zusammengeschobenen Tischen. Neben der Frau, die gerade eine Rede hielt, saß Geißler, mein früherer Chef. Geißler nickte mir mehrmals zu, nachdem ich mich gesetzt hatte. Da ich nicht reagierte, winkte er mir schließlich verstohlen zu. Rechts neben Geißler saß jener Willi Feuerbach, wegen dem mich Berner im vergangenen Jahr angerufen hatte. Ich starrte ihn an. Ich war überrascht, ihn hier zu treffen. Feuerbach nickte mir zu, als er bemerkte, dass ich ihn anstarrte, und begann, mich seinerseits streng und mürrisch zu mustern. Das ist wirklich eine Überraschung. Bernd, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen, du. Nach der Versammlung kam Geißler mit ausgestrecktem Arm auf mich zu, griff nach meiner Hand und schüttelte sie. Ich bin echt sprachlos. Wie geht's dir? Gut. Mir geht's sehr gut. Wunderbar. Ich handle mit alten Autos. Mir geht es spitzensteuersatzmäßig. Du verstehst, was ich meine. Ich bemerkte, dass meine Auskunft Geißler erschüttert hatte. Er hatte wohl erwartet, dass ich ihm mein Leid klagen würde. Vielleicht hatte er es zu oft erlebt und sich innerlich darauf eingestellt, als er mich erblickte. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Wohnst du in unserem Stadtbezirk? Bist du Mitglied meiner Partei? Ah, nein, das müsste ich ja wissen. Schließlich kenne ich alle Parteifreunde persönlich. Aber ich hoffe, dass du mit uns sympathisierst. Ich habe immer große Stücke auf dich gehalten. Das weißt du doch, Bernd, oder? Ja, ich bin nur zufällig hier. Und Parteien und Politik, das hat mich noch nie interessiert. Wenn ich alle 4-5 Jahre mal zu einer Wahl gehe, dann ist das für mich schon viel. Man hat einen Beruf, eine Familie, es kostet alles Zeit. Und wenn man ein Viertelstündchen übrig hat, will man nicht in einem verräucherten Hinterzimmer rumsitzen. Hast du gesehen, Willi Feuerbach ist auch hier. Er ist seit 2 Jahren in unserer Partei. Ja. Früher hat er sich sehr zurückgehalten, politisch meine ich. Hast du noch einen Moment Zeit? Kann ich dich zum Bier einladen? Ich habe noch einen Moment zu tun, aber dann könnten wir drei uns zusammensetzen. Um von alten Zeiten zu plaudern. Ich dachte ja nur, wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wir waren mal Kollegen. Aber sicher, Chef. Warte bitte. Nur 2 Minuten da. Ja, nur 2 Minuten. Eine Viertelstunde später saß ich mit Geißler und Feuerbach im vorderen Teil der Gaststätte. Schwieriges Geschäft, so eine Partei, nicht wahr? Glücklich seht ihr zwei nicht gerade aus. Ja. Es fällt uns nichts in den Schoß, aber wir bemühen uns. Und wir brauchen jeden, der bereit ist, sich zu engagieren. Der nicht nur den eigenen Vorteil, sondern auch das Gemeinwohl im Auge hat. Eine Demokratie ist nur möglich, wenn die Bürger bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Du meinst, wenn sie in eure Partei eintreten? Zum Beispiel. Dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Dabei sah ich zu Feuerbach, der es, seit wir am Tisch zusammensaßen, bisher vermieden hatte, mir in die Augen zu sehen. Und wie geht's dir, Willi? Du bist auch in der Partei? Ich bin nur ein einfaches Mitglied. Meine Brötchen verdiene ich mir im Klinikum Buch. Die suchten einen Ingenieur für ihre Geräte. Du, vielleicht machst du noch Karriere. Vielleicht wirst du noch ein wichtiger Mann in deiner Partei. Ach, Berner hat mich angerufen. Wisst ihr noch, der Kollege Berner, er hat lange mit mir telefoniert. Er hatte mir so viel zu sagen. Na ja, der Berner. Ich kann mir schon denken, was der dir zu berichten hatte. Mich hat er auch angerufen. Hat wilde Beschuldigungen gegen Willi und andere aus meiner Arbeitsgruppe geäußert. Unter uns, Bernd, auch über dich hat er sich nicht eben freundlich geäußert. Er schien mir paranoid zu sein, unter Verfolgungswahn zu leiden. Mein Gott, was hat der nicht alles gegen die Kollegen vorgebracht? Also ich habe mit Willi gesprochen. Ja, ja. Ja, wir haben ihn auch in unserer Parteigruppe dazu angehört. Er hat ganz gewiss Fehler gemacht. Er war wohl allzu gutgläubig. Er war auch etwas zu leichtfertig, unser Willi. Er hat ein bisschen viel geredet, aber ein tatsächliches Verschulden, eine Schuld, war nicht festzustellen. Es kam nicht einmal zu einer Rüge. Feuerbach war tiefrot geworden, während Geißler sprach. Er nestelte an seiner Brille, rückte sie immer wieder zurecht und riss dabei die Augen weit auf, als sei ihm ein Staubkorn hineingekommen. Ja, dann ist das Problem ja gelöst. Und ich dachte schon, ich wüsste endlich, wem ich mein Pech verdanke. Das Unglück der frühen Jahre sozusagen. Wie mir Berner sagte, galt ich in unserer Firma als ein Sicherheitsrisiko. Keine Dienstreisen ins Ausland, nicht mal nach Prag oder Moskau. Keine Teilnahme an internationalen Kongressen. Das Sicherheitsrisiko Willenbrook wurde vollständig eliminiert. Willst du behaupten, Willi hat dir die Reisen gestrichen? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat über mich ein paar Dinge ausgeplaudert und das war für mich das Ende der Fahnenstange. Was das bedeutete, weißt du selbst. Ein paar Kollegen konnten reisen, hatten Kontakte, kannten die neuesten Entwicklungen, waren informiert. Und ich konnte glücklich sein, wenn ich mal in eine westliche Fachzeitschrift blicken durfte. Das war ja unser Kreuz, darunter haben wir alle gelitten. Ja, einige mehr, einige weniger, Frieda. Und Berner sagte mir, einen ganz speziellen Anteil an diesem Kreuz verdanke ich dem Kollegen Dr. Feuerbach. Wir reden von dir, Willi. Ha? Hast du nichts dazu zu sagen? Ich bin es müde. Feuerbach schloss für Sekunden die Augen und ich dachte, armes Schwein, was willst du denn sagen? Was kannst du noch sagen? Man hat dich erwischt und nun windest du dich. Mir ist die ganze Geschichte genauso fatal. Sag also lieber gar nichts. Ich will keine Erklärungen hören, keine Ausflüchte. Du hast voll in die Scheiße gegriffen und dich bekleckert, mein lieber Doktor Feuerbach. Man hat dich erwischt und nun stehst du bedrippt da wie ein kleiner Ladendieb. Nun entschuldige dich bloß nicht. Ich will keine Entschuldigungen hören und außerdem will ich dich überhaupt nicht entschulden. Tut mir leid, aber da ist nichts mehr zu reparieren. Ich habe nicht vor, dir zu verzeihen. So läuft nun einmal das Leben, selbst wenn du jetzt den Zerknirschten spielen und mich mit diesem hündischen Blick um Vergebung bitten willst. Du bist ein kleines Arschloch, mein Liebling. Und das warst du schon damals. Ich habe dich und Berner nie leiden können. Ich werde dich vergessen. Ich werde gleich aufstehen, die Kneipe verlassen und dich vergessen. Ich habe dich bereits vergessen, Herr Dr. Feuerbach. Und alles, was ich jetzt noch will, ist ein eleganter Abgang. Ich werde jetzt aufstehen und irgendetwas sagen, aber ganz gewiss nicht auf Wiedersehen. Denn das möchte ich mir nicht antun. Und dann werde ich die Theke ansteuern, um mein Bier zu bezahlen, denn von euch beiden werde ich mich nicht einladen lassen. Da würde mir das Bierchen noch im Magen sauer werden. Und nun gib mir eine Chance. Nein, gib uns allen die Chance, dass ich hier ohne weitere Erklärungen von dir einen Abgang machen kann. Entschuldige dich jetzt bloß nicht. Tu mir diesen einen Gefallen, mein ganz spezieller Ohrenbläser. Bitte mich bloß nicht um Verzeihung. Darauf scheiße ich nämlich. Du wirst doch nicht so kleinlich sein. So nachtragend. Es war nett, euch zu treffen und von den alten Zeiten zu plaudern, aber jetzt bin ich in Eile. Ich muss gehen. Ich dachte, wir könnten miteinander ins Gespräch kommen, Bernd. Ihr habt das Gefühl, es gibt so viel Unausgesprochenes zwischen euch beiden. Frieda, das bringt doch nichts. Ihr solltet euch einmal zusammensetzen. Unausgesprochenes? Zwischen Willi und mir? Ich glaube nicht. Nicht von mir aus. Und Willi hat lieber mit anderen über mich gesprochen. Und da hat er ausreichend gesprochen. Ciao. Am ersten Mittwoch im März fuhr ich wie jeden Morgen auf den Hof meines Autohandels. Das Tor stand bereits weit offen. Seit Pasewald bei mir als Nachtwächter arbeitete, wurde das Drahtgittertor jeden Tag um 8 Uhr geöffnet, damit ich direkt auf den Hof fahren konnte. Ich stellte mein Auto hinter dem Wohnwagen ab und stieg aus. Aber irgendetwas auf dem Hof war anders als sonst, ich spürte es. Als ich die Treppe zu meinem Büro erreicht hatte, wurde mir plötzlich bewusst, was mich irritiert hatte. Ketscher hatte mich nicht begrüßt, Pasewalds Hund. Ich sprang die wenigen Stufen hoch und riss die Tür auf. Pasewald saß in seinem Arbeitsstuhl, verschnürt mit Klebeband und elektrischer Verlängerungsschnur. Schreibtisch und Schränke standen offen, der Boden war übersät mit Papieren und Scherben. Ich eilte zu dem gefesselten Nachtwächter und riss ihm behutsam das Klebeband vom Mund. Wo ist Ketscher? Ich knüpfte die Verlängerungsschnur auf und Pasewald sprang auf und rannte hinaus. Ich folgte ihm. Ketscher! Ketscher! Wir fanden das Tier am Zaun. Es war tot. Der Hund hielt einen Knüppel im Maul. Seine Zähne hatten sich in das Holz verbissen. Sein Schädel schien gebrochen zu sein. Im dunklen Fell waren nur wenige Blutstropfen zu entdecken. Pasewald setzte sich neben den Hund auf die feuchte Erde und streichelte fortwährend sein Fell. Was ist geschehen? Fritz, was war heute Nacht hier los? Sie haben Ketcher erschlagen. Er sagte es tonlos und schlicht, als habe er tatsächlich nur den Tod des Hundes festgestellt. Steh auf. Fritz, du erkältest dich und komm ins Büro. Bitte. Pasewald reagierte nicht und streichelte unentwegt das starre, gefrorene Fell des Hundes. Ich nahm mein Handy aus der Tasche und rief die Polizei an. Nach einer halben Stunde erschien ein Wagen auf dem Hof. Zwei Beamte stiegen aus und kamen auf mein Büro zu. Ich erkannte einen von ihnen. Es war ausgerechnet der Beamte, der mich, nachdem ich den letzten Diebstahl gemeldet hatte, gereizt hatte und mir damals, Sie erinnern sich, das Gefühl gab, er würde mich des Diebstahls der eigenen Autos verdächtigen. Ich bat die Beamten herein. Ich schilderte, wie ich den Nachtwächter vorgefunden hatte und sagte, dass man den Wachhund erschlagen habe. Dann befragten die Beamten Pasewald. Gegen 2 Uhr nachts hat der Hund angeschlagen, aber das ist nichts Ungewöhnliches, da nachts gelegentlich Passanten an dem Grundstück vorbeigehen und manche von ihnen das Tier reizen. Dann habe ich jedoch ein auffälliges, völlig ungewöhnliches Jaulen gehört. Ich habe die Taschenlampe und meinen Stock gegriffen und bin aus dem Wohnwagen gegangen. Plötzlich sind 3 Jugendliche, kaum älter als 20, auf mich zugekommen. Waren sie maskierte Jugendlichen? Nein. Sie haben sie erkannt? Sie würden sie wiedererkennen können? Ja, gewiss. Ich würde sie mein Lebtag nicht vergessen. Die 3 haben mich sofort angegriffen. Einer hat einen merkwürdig kurzen Stab in der Hand gehalten und mich damit attackiert. Ich habe nach dem Hund gerufen und nach dem Stab gegriffen, um den Schlag abzuwehren. Und im gleichen Moment habe ich einen fürchterlichen Stromstoß verspürt und bin ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, wie lange ich besinnungslos auf dem Erdboden gelegen habe. Wach wurde ich, als ich von einem der Männer getreten wurde. Ich musste aufstehen und mit den 3 Einbrechern in das Büro gehen. Sprachen die Männer Deutsch? Ja, waren es Deutsche oder Ausländer? Pasewald sah den Beamten sekundenlang an, als habe er dessen Frage nicht verstanden. Es waren Deutsche. Dumme deutsche Kinder. Das werden Sie unternehmen. Wir leiten die Fahndung ein, Herr Willenbrook. Wir handeln nach Dienstvorschrift. Und wir klären mehr Fälle auf, als Sie sich vorstellen. Aber darüber berichtet ja die Presse nicht. Die schreiben ja immer nur über Pannen und Versäumnisse bei uns. Ah, dann besteht Aussicht, dass Sie die Gangster bald festnehmen. Wir tun, was wir können. Da bin ich beruhigt. Und gegen mich müssen Sie diesmal nicht ermitteln. Ein Versicherungsbetrug scheidet aus. Ich bin nämlich nicht mehr versichert. Seit dem letzten Diebstahl, den Sie auch nie aufgeklärt haben und bei dem Sie mich im Verdacht hatten, kann ich mir eine Versicherung nicht mehr leisten. Zu teuer. Muss zu viele Steuern zahlen. Entweder Versicherung oder Steuern, damit Sie Ihre erfolgreiche Fahndung auf meine Kosten betreiben können. Und mir blieb keine Wahl. Die kostspieligen Steuern für Ihre Arbeit muss ich bezahlen. Da werde ich nicht gefragt. Also musste ich auf die Versicherung verzichten. Das ist Ihre Entscheidung. Es steht Ihnen frei, sich versichern zu lassen oder nicht. Und wir haben damals nicht gegen Sie ermittelt, Herr Willenbrook. Wir sind lediglich unserer Pflicht nachgekommen, den Vorfall nach allen Seiten hin zu untersuchen. Und das werden wir auch diesmal tun, ganz unabhängig davon, wie sich der Geschädigte uns gegenüber verhält. Sind Sie gekränkt? Wir dürfen uns verabschieden, Herr Willenbrook. Sie hören in jedem Fall von uns. Herr Pasewald, ja? Wenn Sie dann bitte mit aufs Revier kommen würden, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können. Gut. Sie gingen mit Pasewald zu ihrem Wagen und fuhren vom Hof. Ich sah ihnen lange nach. Ich hatte wieder das Gefühl, von den Beamten belästigt worden zu sein. Der nächtliche Einbruch war für mich lediglich eine ärgerliche Beeinträchtigung. Mir tat Pasewald leid. Und ich fühlte mich schuldig an den Misshandlungen, die mein Nachtwächter erleiden musste, da ich ihn eingestellt und ihn dadurch der Gefahr eines Überfalls ausgesetzt hatte. Und ich bedauerte den Tod des Hundes. Aber die Zerstörungen in meinem Büro verärgerten mich nicht wegen des erlittenen Schadens. Ich fühlte mich dadurch nur behelligt. Die Untersuchungen der Polizisten, ihre Fragen aber, waren mir mindestens ebenso lästig. Die Einbrecher wie die Polizisten hatten eine Linie überschritten und einen Kreis betreten, der ihnen nicht zustand, der allein mir vorbehalten sein sollte. Es war für mich wie eine Verletzung meiner Intimsphäre. Ich fühlte mich bloßgestellt. Hey, la tigo jetzt in die Operatie. Kiri on die Operation. Um 9. Um 9 wird geöffnet. Jevjat Chazov. Auf dem Autohof gab es wie in jedem Frühjahr viel zu tun. Mehr Leute als sonst im Jahr boten mir ihre Autos zum Kauf an. Und fast jeden Morgen standen mehrere Autokäufer aus Osteuropa vor dem Zaun und warteten, dass das Tor geöffnet wurde. Bernd, reich mir doch mal die Harke. Ja, gleich. Denk mal mit daran, wir müssen Schneckenkorn kaufen. Ja. An den Sonnabenden fuhr ich nach Geschäftsschluss mit meiner Frau wieder häufiger in das Landhaus am Stettiner Haff. Arbeitete am Dach des Stallgebäudes, schnitt die Bäume aus, wozu ich im Herbst nicht gekommen war, säuberte die Wiese und brachte mit meiner Frau den kleinen Kräutergarten in Ordnung. Gute Nachrichten, Bernd. Das Grundstück, auf dem sich dein Autohof befindet, kannst du endlich kaufen. Und, was das Beste ist, da die bereits früher unter Auflagen erteilte Baugenehmigung noch gültig ist, kannst du in wenigen Wochen mit dem Bau deines Autohauses beginnen. In der ersten Maiwoche hatte mich mein Anwalt angerufen. Darauf rief ich umgehend meinen Architekten an, mit dem ich bereits vor mehr als 2 Jahren über den geplanten Bau gesprochen hatte und von dessen Büro die notwendigen Zeichnungen und Unterlagen angefertigt und eingeholt worden waren. Ich wollte mein Autohaus noch in dem Jahr fertig haben. Hier werden wir die Kanalisation verlegen. Das wird eine richtige Prachthalle, Herr Willenbrock. Bald begannen die Erdarbeiten. Ein Bagger hob das Erdreich für die Fundamente aus und ein kleinerer zog Gräben für die Wasser- und Abwasserleitungen und die Kabel. Ich beobachtete von meinem Bürowagen das Fortschreiten der Bauarbeiten auf dem Platz. Der Bau machte mir Spaß. Ich war glücklich. Krylov, der mich bereits 2-mal in diesem Jahr aufgesucht hatte, bot mir sogar an, Baumaterial zu besorgen, das weit unter den deutschen Preisen läge. Tavarisch Willenbrock, ich könnte Ihnen Granitplatten besorgen, genug für den Boden der ganzen Halle. Ist denn das russische Material Qualitätsware? Ich muss da sicher sein, da man bei unter der Hand gelieferten Baumaterialien keine Gewährleistung einklagen kann. Das ist deutsche Produktion und stets beste Qualität. Gut, Dr. Krylov, dann liefern Sie mir diese Platten. Aber ich brauche eine Rechnung. Die Bank braucht die Rechnung, das Finanzamt. Ohne Rechnung nützt mir der feinste Naturstein nichts. Natürlich brauchen Sie eine Rechnung, ich weiß. Ich kenne die Deutschen. Eine ordentliche Rechnung kostet 300 Mark. Das ist billiger nicht zu haben. Und daran verdiene ich keinen Pfennig. Wollen Sie sich die Rechnung nicht selber besorgen? Das wird billiger. Ich habe in meinem Land offensichtlich nicht so gute Verbindungen wie Sie, Dr. Krylov. Ich nehme Ihren Stein und ich kaufe Ihre Rechnung. Darf ich fragen, wieso können Sie mir den Fußboden so preiswert liefern? 50% unter Marktpreis. Fragen können Sie. Erwarten Sie tatsächlich eine Antwort, mein Freund? Sind das Steine für Russland? Lieber deutscher Freund Willenbrock, sagen wir es so. Das Leben der Wirtschaft ist voller Wunder. Fast jeden Abend erzählte ich Susanne von dem Bau und versuchte sie zu überreden, am Abend oder einem Wochenende zum Autohof zu fahren, um ihr das entstehende Gebäude zu zeigen. Aber sie lehnte ab. Wenn sie am Abend nach Hause kam, war sie müde und am Wochenende wollte sie möglichst rasch zu unserem Grundstück fahren. Mit ihrer Boutique machte sie noch immer keinen Gewinn. Doch da sie oft geschäftlich unterwegs war und dann für Stunden den Laden hätte schließen müssen, hatte sie schweren Herzens ein junges Mädchen als Aushilfskraft eingestellt. Dadurch konnten wir jetzt aber fast jedes Wochenende in unser Haus nach Bugewitz fahren. In der Nacht zum 27. Juli wurde ich in unserem Landhaus von einem leisen Knarren geweckt. Gegen 11 waren wir im ebenerdigen Schlafzimmer zu Bett gegangen, da es im oberen Schlafzimmer warm und stickig war und bald eingeschlafen. Als ich wach wurde, brauchte ich einen Moment, mich zurechtzufinden. Ich vernahm ein gedämpftes Schlurfen im Nebenzimmer. Augenblicklich war ich hellwach. Susanne, bist du wach? Ich fasste behutsam zur Seite, um festzustellen, ob Susanne neben mir lag. Susanne, wach auf. Ach, Bernd, was ist? Ruhig. Es ist jemand im Haus. Direkt neben unserem Schlafzimmer. Angespannt lag ich im Bett. Meine Gedanken rasten. Mir fiel die Erzählung von Gänser ein. Vor einem Überfall bist du nirgends sicher, aber ein Profi tut dir nichts, wenn er sich nicht bedroht fühlt. Ich dachte an Gänsers Geschichte und entschied in Bruchteilen von Sekunden, dass der Einbrecher im Nebenzimmer vermutlich kein Profi ist. Ich entschied, dass ich nicht liegen bleiben durfte. Wäre der Einbrecher aggressiv und möglicherweise bewaffnet und sollte er versuchen, uns anzugreifen, selbst wenn wir reglos im Bett bleiben würden, wir wären ihm völlig schutzlos ausgeliefert. Bernd, still. Bleib bei mir. Ich hab solche Angst. Sei ganz still. Sei ganz still, ich werde dich beschützen. Ich hatte die Hand auf ihre Schulter gelegt und spürte, wie sie plötzlich heftig zitterte. Susanne, bleib ganz ruhig liegen. Ganz ruhig. Ich schlug langsam die Bettdecke zurück, stand auf und ging zur Zimmertür. Ich fasste nach der Türklinke, um sie lautlos und unendlich langsam niederzudrücken. Meine Hand klebte an der Klinke. Sie war schweißnass. Als ich die Tür einen Spalt geöffnet hatte, sah ich einen Mann, der die Glastür des Vertikos geöffnet hatte. Der Mann musste mich gehört oder gespürt haben. Er drehte sich um. In der rechten Hand hielt er eine zum Schlagen erhobene Eisenstange. Noch bevor ich zurückweichen konnte, traf mich ein heftig geführter Schlag am Arm. Ich sprang in das Schlafzimmer zurück und drückte mit dem ganzen Körper gegen die Tür, um sie zuzuhalten. Geh raus! Geh durch das Fenster! Ich komme nach! Das Türblatt zitterte bei jedem Schlag, den der Eindringling mit dem Eisen ausführte. Sie drohte zu splittern. Geh durch das Fenster! Susanne war aufgestanden, aber sie stand wie festgewachsen in ihrem Bett, zitterte am ganzen Körper und schrie hysterisch. Im Türblatt waren bereits zwei längliche Risse von zersplittertem Holz. Ich würde bald die Schläge mit der Eisenstange direkt abbekommen. Ich warf einen Blick auf Susanne. Dann riss ich die Tür auf und begann zu brüllen, so laut es mir nur möglich war. Der Einbrecher wich verblüfft über die unvermutete Attacke zurück. Mein plötzliches Erscheinen hatte ihn irritiert. Und so brüllte ich weiter auf ihn ein. Dann schlug der Einbrecher erneut zu und traf mich an der Schulter. Ich spürte, dass mich das Eisen getroffen hatte. Aber der Schlag schmerzte mich. Ich spürte keinen der Schläge mehr. Jetzt schrie auch der Mann auf. Er schrie etwas, was ich nicht verstehen konnte. Aus der Wohnküche hörte ich eine andere Stimme. Sie klang aufgeregt und fordernd. Ich glaubte, slawische Worte vernommen zu haben und suchte fieberhaft nach geeigneten russischen Wendungen und Wörtern, die ich willkürlich herausschrie, ohne auf ihre Bedeutung zu achten. Der Mann wich in die Wohnküche aus, ich knallte die Tür zu und stemmte mich dagegen, um das gewonnene Zimmer zu verteidigen. Zwei Schläge, die von der Wohnküche aus mit großer Kraft gegen die Tür geführt wurden, ließen meinen Körper erzittern. Dann wurde es hinter der Tür ruhig. Ich wandte den Kopf, um nach Susanne zu schauen. In diesem Moment fuhr eine Messerklinge durch das Türblatt, wenige Zentimeter von meinem Kopf entfernt. Ich erstarrte und blickte schwer atmend auf die Klinge vor meinem Gesicht. Als sie zurückgezogen wurde, stemmte ich mich gegen die breite Holzeinfassung der Tür, deren massiver Rahmen mich besser schützte. Ich hörte aufgeregte Stimmen hinter der Tür. Die Männer sprachen hastig und heftig miteinander. Sie sprachen Russisch. Aus dem Schlafzimmer kam das gleichmäßige Wimmern meiner Frau. Ich überlegte, was ich tun sollte, was ich überhaupt tun könnte. Ich sah mich an die Tür gelehnt im Zimmer um. Es war nirgends eine geeignete Waffe zu sehen. Nicht einmal ein handlicher Küchenschemel war vorhanden. Ich tat, als würde ich telefonieren. Hallo? Ja? Ist dort die Polizei? Ist dort die Miliz? Wir werden gerade überfallen. Hooligans, Hooligani. Hooligans, sagte ich mehrmals. Denn ich erinnerte mich, dass das russische Wort sehr ähnlich klang. Hooligans, Polizei, bitte kommen Sie rasch. Milizia skareje. Police, come, police. Susanne, die Polizei wird hier in wenigen Minuten eintreffen. Hinter der zugehaltenen Tür hörte ich Schritte. Jemand lief weg. Vorsichtig neigte ich mich vor und presste meinen Kopf an die Holzfüllung der Tür, bereit, ihn beim geringsten Geräusch wegzureißen, um mich nicht einem erneuten Angriff mit dem Messer auszusetzen. Ich hielt den Kopf dabei gesenkt und sah erst jetzt, dass ich lediglich mit der Jacke meines Schlafanzugs bekleidet war, mit einer Jacke, die mir kaum bis zur Leiste reichte. Ich musste auf den Einbrecher einen grotesken, lächerlichen Eindruck gemacht haben, als ich ihn zurückzudrängen suchte. Ein nicht mehr ganz junger Mann, halb nackt und unbewaffnet, der fortwährend bedrohlich brüllte. Vorsichtig öffnete ich die Tür zur Wohnküche. Das Zimmer war leer. Vor der Schwelle lag die kurze Eisenstange, mit der man auf mich eingeschlagen hatte. Es ist vorbei, Susanne. Sie sind verschwunden. Es ist überstanden. Sie hörten Willenbruck, nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Erster Teil, Wintersonne. Es sprachen Willenbruck, Ulrich Pleitgen, Susanne, Christine Marquitain, Jurek, Marek Vlodacek, Dr. Krylov, Udo Schenk. In weiteren Rollen Christian Redl, Judith Rosmeier, Katharina Matz, Hille Darjes, Wolf-Dietrich Sprenger, Konstantin Graudus, Jan Schütte, Peter Kirchberger, Helmut Kraus, Gernot Endemann, Simon Rühhag, Gerd Baltus, Monika Bleibtreu und Jens Wawracek. Musik Hendrik Meyer. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Corinna Antelmann. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2002. Den zweiten Teil des Hörspiels Willenbruck nach dem Roman von Christoph Hein hören Sie am Sonntag, den 5. Oktober um 16:05 Uhr auf SWR 2.